Jetzt kommt ein ganz spannendes Thema und ein unwahrscheinlich wichtiges Thema. Ich habe das Thema verändert. Im Programm steht zwar persönliche und missionarische Dimension, aber die missionarische Dimension kommt heute Abend unter dem Begriff wirkungsvolle Fürbitte. Das ist eigentlich die missionarische Dimension des Gebetes, wenn es um Fürbitte geht. Darum möchte ich jetzt nicht nur halb darüber sprechen, heute Abend wird es ganz tun. Und die persönliche Dimension kommt immer und immer wieder im Laufe des Tages dran. Ich werde jetzt über etwas sprechen, was mir sehr wichtig ist im Blick auf Gebet, und zwar verheißungsorientiertes Beten. Verheißungsorientiertes Beten. Und ich möchte zunächst einiges über die Verheißungen der Bibel sagen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, Verheißungen sind die unvergleichlichen Geschenke Gottes an seine Kinder. In einer unübertroffenen Weise drückt das der Apostel Paulus aus, im 2. Petrusbrief: alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Kraft. Und jetzt hören Sie, erst 2. Petrus 1, 3 und 4. Durch sie, durch die gewaltige Power Gottes, Kraft, Power, Dynamis, durch die Kraft Gottes sind uns die teuren und allergrößten, Superlativ, und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur. Damit wir dadurch Anteil bekommen am Wesen Gottes, am Charakter Gottes, an der Natur des lebendigen Gottes. Wir können sagen, damit wir göttlich werden, damit wir verwandelt werden in sein Bild, von einer Herrlichkeit zu der anderen. Die teuren und allergrößten Verheißungen, sagt die Bibel. Verheißungen sind also keine Billigware, ist kein Ausschuss, das ist nicht etwas Alltägliches, keine Mittelmäßigkeit, sondern sind Geschenke von unvergleichlichem Wert. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben im Neuen Testament 259 Kapitel. Und in diesen 259 Kapiteln haben Sie mehr als 350 Verheißungen. Bei mir sind 259 Kapitel 300 Seiten. Sie haben also in der Bibel auf 300 Seiten im Neuen Testament 350 Verheißungen. Theoretisch heißt das, Sie finden auf jeder Seite der Bibel eine, mindestens eine Verheißung. Das ist ein unwahrscheinlicher Reichtum, den Gott uns da gegeben hat. Ich möchte Sie zunächst an diese Verheißungen heranführen, damit wir dann über verheißungsorientiertes Gebet sprechen können. Nochmal, Verheißungen sind keine Ausstellungsstücke, die zwar wertvoll sind und bestaunenswert, aber unerreichbar. Nein, Verheißungen sind eher zu vergleichen mit Gutscheinen. Mit Gutscheinen, die zwar noch keine Ware sind. Ein Gutschein ist keine Ware. Aber mittels eines Gutscheines können Sie, wenn Sie an die richtige Stelle gehen, die Ware bekommen, die der Gutschein verspricht. Bei einer Gelegenheit bekam ich von einem Kapitän der Lufthansa einen Gutschein geschenkt über eine Reise in einem Passagierflugzeug im Cockpit. Das war zunächst ein Stück Papier, sehr schön geschrieben, kostenlos, eine Reise in einem Airbus, einen Tag lang, im Cockpit. Ich hatte bis jetzt noch keine Gelegenheit, den Gutschein einzulösen. Der liegt zu Hause in meinem Schreibtisch. Aber erst vor einigen Tagen bekam ich eine Karte mit einem schönen Airbus drauf, meinem Jumbojet, und der Kapitän schrieb mir: Sie haben noch etwas gut. Und ich schrieb zurück: Ich habe keine Zeit, ich muss evangelisieren, aber ich werde im Sommer mir einen Tag Zeit nehmen. Ich bin ganz sicher, wenn ich mit diesem Gutschein auf den Echterdinger Flughafen gehe, und ihn am Schalter der Lufthansa einlöse, dann werden die Leute nicht sagen, also sie sind auf den Leim gegangen. Das ist ein Wahnsinn, da hat sie einer angeschmiert. Sondern ich bin sicher, ich werde diesen Gutschein einlösen können und werde im Cockpit sitzen dürfen. Stellen Sie sich einmal vor, Sie haben zu Hause eine Box, eine Schachtel, Sie haben zu Hause eine Box, in der mehr als 350 Gutscheine sind. Gutscheine über alle Gebrauchsgüter des Lebens. Gutscheine über Nahrungsmittel, Gutscheine über Kleider, Outfit, sagt man heute dazu, Gutscheine über Möbel, Interieur ist das, Gutscheine über Reisen, Gutscheine über Autozubehör, also 350 Gutscheine in einer Box. Was würden Sie damit tun? Ich möchte Ihnen zwei Dinge sagen. Erstens, ich möchte Ihnen sagen, was Sie nicht tun würden. Sie würden garantiert nicht, wenn Sie keine Möbel brauchen, in ein Möbelparadies fahren und dort wahllos Gutscheine einlösen. Dass dann nach einer Woche drei Möbelzüge ankommen und Sie haben 6 Wandschränke und 20 Kühlschränke und 33 Stühle, Sie wissen gar nicht, wo Sie mit dem Zeug hin sollen. Das heißt, Sie würden also nicht alle Möbelgutscheine auf einmal einlösen, wenn Sie es gar nicht brauchen. Das würden Sie nicht tun. Sie würden zweitens etwas nicht tun, Sie würden nie nicht einen Gutschein einlösen. Also doppelte Verneinung ist Bejahung. Also Sie würden auf alle Fälle gelegentlich einen Gutschein einlösen. Sie würden nicht nur die Gutscheine rausholen, sie angucken und bestaunen, wieder schön zurückschieben in die Box, sondern Sie würden sie garantiert einlösen. Und das ist im ganz alltäglichen Bereich selbstverständlich. Und jetzt übertrage ich das auf die vielen Verheißungen, auf die vielen Gutscheine, die Sie in Ihrer Bibel finden. Eine erstaunliche Box mit 350 Gutscheinen über Gebrauchsgüter des Lebens, kein Ramsch, keine Ladenhüter, nicht dritte Wahl, sondern wie die Bibel sagt, allergrößte Verheißungen und teuer noch dazu, wertvoll. Wie würden Sie mit diesen Gutscheinen der Bibel umgehen? Anders ausgedrückt, wie gehen Sie mit diesen Gutscheinen der Bibel um? Und da stelle ich fest bei mir und ich stelle das fest bei Christen, wenn ich ins Gespräch komme, wir gehen sehr unvernünftig, oft sehr unvernünftig mit diesen Gutscheinen der Bibel um. Ich möchte einmal 3 Sätze formulieren oder 4 Sätze, die brauchen Sie nicht notieren, das wäre viel zu lange jetzt. Erster Satz. Eine kleine Gebrauchsanleitung. Sie sollten sich über den Inhalt dieser biblischen Gutscheinkassette genau informieren. Das heißt, Sie müssen wissen, was drin ist. Zweitens, Sie müssen sich über Ihre Bedürfnisse im Klaren sein. Das heißt, Sie müssen wissen, was Sie brauchen. Dritter Satz, Sie müssen den Rechtsweg gehen, um das zu bekommen, was Sie brauchen und wünschen. Möbel kriegen Sie nicht beim Metzger. Den Rechtsweg, also den richtigen Weg. Sie müssen mit Ihrem Gutschein dorthin gehen, wo Sie das Benötigte erhalten. Und viertens, Sie müssen sich Zeit nehmen, das Benötigte auszuwählen und abzuholen. Das heißt, Sie müssen Denken und Handeln einbringen, sonst gehen Sie leer aus. Das sind mal 4 ganz einfache Sätze. Diese 4 Tipps sind absolut selbstverständlich, wenn Sie eine solche Gutscheinkassette hätten. Also ich denke jetzt an meinen Gutschein bei der Lufthansa. Da handle ich so. Wenn ich jetzt 6, 7 Gutscheine hätte, dann würde ich damit richtig umgehen. Aber ich stelle bei meinen Gesprächen mit Christen sehr oft fest, dass sie mit den Verheißungen der Bibel nicht umgehen können. Das hat 3 Gründe. Erstens, viele Christen kennen sich in der biblischen Verheißungsbox schlecht aus. Das heißt im Klartext, sie wissen nicht, was sie haben. Zweitens, viele kommen nur selten auf den Gedanken zu dem, was sie brauchen. Eine Verheißung zu suchen und beides miteinander in Verbindung bringen. Das heißt im Klartext, sie vertrauen eigentlich ihrer Bibel nicht. Drittens, viele wissen nicht, wie und wo man die Verheißung der Bibel einlöst. Wie man das tut, nämlich verheißungsorientiert beten, wie man das tut. Das heißt im Klartext, sie sind in einem der wichtigsten Bereiche des geistlichen Lebens unwissend. Darum gibt es Christen, die leben immer am untersten Level. Anstatt einem geistlichen Überfluss zu leben, leben sie in geistlicher Armut, weil sie nicht wissen, wie sie mit den Verheißungen der Bibel umgehen können. Und jetzt zitiere ich ein Bibelwort, 2. Korinther 1, 19 und 20. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, mich, das heißt Paulus, der war nicht Ja und Nein, sondern es war Ja in ihm. Denn auf alle Gottesverheißungen ist in ihm das Ja. Darum sprechen wir auch durch ihn das Amen, Gott zum Lobe. Ich zitiere diese Stelle nach der guten Nachricht. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist keiner, der Ja sagt und Nein meint. Im Gegenteil, er ist durch und durch Ja. Mit ihm sagt Gott Yes, wenn Sie das besser verstehen wie Ja, also Yes zu allen seinen Verheißungen. Darum sprechen wir auch unter Berufung auf ihn das Amen, das heißt okay, zur Ehre Gottes. Und jetzt möchte ich zu den Verheißungen erstens einmal sagen, in diesem Bibeltext finden Sie eine ganz große Ermutigung. Wenn jemand Ja sagt, ist das immer eine Ermutigung, nicht wahr? Wenn früher eine meiner Töchter zu uns gekommen sind und haben gesagt, wir brauchen ein T-Shirt und wir haben Ja gesagt, hatten sie zwar das T-Shirt noch nicht, aber es war eine Ermutigung. Sie wussten genau, wir kriegen es. Ein Ja ist eine Ermutigung. Und nun finden Sie in diesem Bibeltext, der von den Verheißungen spricht, dreimal Ja. Dreimal. Ich deute es. Erstens, der Sohn Gottes war nicht Ja und Nein. Das ist das Erste, was Paulus sagt. Paulus sagt, bei Jesus gibt es kein Wischiwaschi. Bei Jesus gibt es keine Grauzone. Bei Jesus gibt es kein Jein. Wenn einer Jein sagt, weiß man nicht, was er will. Bei Jesus Christus ist alles durchsichtig, alles klar. Was ist bei ihm klar? Zweitens, es war Ja in ihm. Das heißt, die Bibel sagt uns, dass Jesus Gottes totales Ja ist. Wenn Sie das so erlauben wollen, einmal zu charakterisieren. Jesus ist sozusagen ein Ja mit Beinen, ein Ja mit Augen, ein Ja mit einem Herzen, ein Ja mit Händen, ein wandelndes, redendes, liebendes, hörendes Ja. Jesus Christus ist das totale Ja Gottes. Wenn es überhaupt ein Ja gibt, ein ermutigendes Ja auf dieser Erde, dann ist es Jesus Christus. Und wenn Sie in Zukunft, testen Sie mal, den Namen Jesus hören, den Namen Jesus lesen, dann sehen Sie immer ein Ja. Sehen Sie immer dahinter, hinter Jesus ein leuchtendes Ja. Gott spricht Ja. Durch den Sohn Gottes. Und jetzt kommt die dritte Aussage. Dieses lebendige Ja, das Jesus heißt, das Ja mit Füßen, mit Händen, mit einem Herzen, das denkende Ja, dieses reale Ja Gottes wird nun auf alle Verheißungen der Bibel angewendet. Auf alle Gottesverheißungen ist in Jesus das Ja. Und das wollte ich am Anfang einmal deutlich machen, weil es hier um Glauben geht. Also im Blick auf das Neue Testament heißt es, Gott hat im Neuen Testament mehr als 350 Mal ganz eindeutig Ja gesagt, nämlich auf jede Verheißung. Und wenn Sie im Neuen Testament lesen, schreiben Sie doch mal dort, wo Verheißungen sind, hinter die Verheißung Ja. Dann werden Sie merken, beinahe keine Seite ohne Ja. Auf einer Seite vielleicht 10, auf anderer Seite mal keine. Aber Sie werden merken, immer, immer Ja. Auf alle Gottesverheißungen Ja. Nicht vielleicht oder es könnte sein oder nicht, wenn es möglich ist, sondern ein absolutes Ja. Gott spricht ein absolutes Ja. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn ein Mensch zum Glauben kommen will und ich lese ihm eine Verheißung der Bibel vor, ich habe das am Telefon vor einiger Zeit getan, ein Gespräch mit einem Mann, der Jesus noch nicht aufgenommen hatte. Ich habe ihm zuerst eine Verheißung gelesen. Johannes 1, Vers 12. Alle, die ihn aufnahmen, denen gab er die Autorität, sich von diesem Augenblick an Kinder Gottes zu nennen. Das sind die, die aus Gott geboren sind. Johannes 1, 12 und 13. Was habe ich getan? Ich habe diesem Mann zunächst mal gesagt, wenn Sie das tun, dann steht dahinter Gottes totales, absolutes Ja. Darauf können Sie sich verlassen. Dann wird er Sie annehmen. Oder wenn jemand mit seiner Sünde nicht fertig wird und zu einem Seelsorgegespräch kommt, dann lese ich ihm eine Verheißung, ein totales Ja. Ich lese ihn, 1. Johannesbrief, Kapitel 1, 8 und 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, was passiert dann? Dann ist Gott treu und gerecht, dass er die Sünden vergibt und sogar noch reinigt von aller Untugend. Also Vergebung und Reinigung sind ja zwei Dinge. Vergebung ist etwas zwischen mir und Gott und Reinigung ist etwas in meinem Herzen. Es gibt Menschen, die haben Vergebung und keine Reinigung. Aber die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, sie aussprechen, dann erleben wir beides. Wir erleben Vergebung und Reinigung in unserem Inneren. Das ist eine ganz großartige Verheißung. Und das alles ist in Jesus Christus, dem Sohn Gottes, gegenwärtig. Also wenn Sie die Verheißungen der Bibel zur Hand nehmen, dürfen Sie wissen, dahinter steht die ganze Autorität Gottes. Dahinter, das ist nicht nur eine Unterschrift. Das ist nicht nur signiert, sondern das ist mehr. Hinter jeder Verheißung steht die totale Person Gottes, der gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ich komme zum Zweiten. Nun ist es wichtig, zweitens, dass Sie sich über die Verheißungen der Bibel informieren. Bevor Sie verheißungsorientiert beten können, müssen Sie verheißungsorientiertes Wissen besitzen. Ein verheißungsorientiertes Wissen ist, dass Sie die Verheißungen der Bibel kennen. Denn wir lesen in der Heiligen Schrift, dass Gott Ja zu allen Verheißungen sagt. Zu allen, nicht nur zu einigen, sondern absolut zu allen Verheißungen spricht Gott Ja in Jesus Christus. Und jetzt wird es kritisch. Wenn ich jetzt hier durch die Reihen gehen würde und ich würde Sie fragen, kennen Sie Verheißungen? Dann könnten manche von Ihnen 10 aufzählen, manche nur 5. Vielleicht könnte jemand auch 15 aufzählen. Aber es gibt in der Bibel mehr als 350, nicht nur 10. Und wenn ich jetzt auf ganz bestimmte Problemfelder hin Sie sofort befragen würde, kennen Sie eine Verheißung in der Bibel, die davon spricht, dass ein Mensch zum Glauben kommt, wenn Sie beten für ihn? Kennen Sie eine Verheißung im Blick auf Ängste, die Menschen haben? Gibt es Verheißungen im Blick auf Geborgensein und so weiter? Wenn ich jetzt ganz bestimmte Problemfelder des Lebens aufzählen würde, dann wären manche von Ihnen überfragt. Sie wüssten keine Verheißung. Und darum ist es unwahrscheinlich wichtig, dass wir uns in der Bibel auskennen, in dieser biblischen Verheißungsbox gut auskennen. So wie Sie, wenn Sie eine natürliche Box hätten mit den Gebrauchsgütern des Lebens, wie Sie immer wieder sich orientieren. Was habe ich da eigentlich? Wir würden jeden Tag mal danach greifen, gibt es jetzt eine Verheißung für das, was ich mir gerade kaufen würde sonst? So sollten Sie sich in der Verheißungsbox der Bibel auskennen. Ich habe vor vielen Jahren mal angefangen, das Neue Testament daraufhin zu lesen. Ich habe dann alle Verheißungen herausgeschrieben und sie auch ein bisschen kategorisiert. Dann bin ich beim 1. Petrusbrief stecken geblieben, dann vergingen Jahre. Und dann ist mir das wieder im Blick auf Gebetsseminare zum Beispiel sehr wichtig geworden, einmal wirklich zu wissen, was spricht die Bibel an dieser Stelle, wie viele Verheißungen in der Bibel gibt es. Und ich habe angefangen, das ganze Neue Testament nochmal zu lesen, habe jede Verheißung in den Computer getippt, habe sie dann kategorisiert, in Kapitel eingeteilt habe noch eine Konkordanz dazu gemacht am Ende mit 150 Stichworten, wo man dann sofort Verheißungen finden kann, und habe sozusagen eine solche Box kreiert, eine solche biblische Verheißungsbox. Und dabei ist mir Folgendes, ich habe das zunächst für mich getan, und dabei ist mir Folgendes aufgefallen. Ich habe mich plötzlich gewundert, dass noch kein christlicher Schriftsteller auf die Idee kam, alle Verheißungen des Neuen Testamentes auszulegen, sie mal zu kategorisieren, sie für die Einzelnen zugänglich zu machen. Es gibt ein Buch von Spurgeon, ja, die Kleinodien göttlicher Verheißungen. Das ist nicht, was ich wollte. Der geht nämlich durch die ganze Bibel durch und hat das auch aus Alte Testament dazu, und dann manche sind gar keine Verheißungen, das sind Tatsachen, die uns schon gegeben sind, nicht etwas, was wir bekommen durch Gebet, das ist uns schon in die Wiege, in die geistliche Wiege gelegt. Also es war mir nicht systematisch genug. Ich bin Systematiker. Wenn ich was machen will, will ich es total ganz haben. Und darum habe ich gesagt, ich möchte jetzt mal damit arbeiten. Ich möchte das ganz bewusst tun. Ich habe dann daraufhin ein Buch geschrieben, das ist im Henster Verlag erschienen, und ich werde es Ihnen dann vorstellen. Drittens, ich muss mich über die Verheißungen der Bibel informieren. Drittens, ich muss meine Bedürfnisse mit den Verheißungen der Bibel in Verbindung bringen. Ich nenne das ein verheißungsorientiertes Leben. Und hier bricht ein zweites Problem auf, nämlich, wie kriege ich das hin? Ich habe auf der einen Hand Bedürfnisse, ich habe Wünsche, ich habe Sehnsüchte, etwas, was mein Herz bewegt. Und wir kriegen das oft nicht hin, aufgrund dieser Sehnsüchte und Wünsche an die Bibel heranzutreten und zu fragen, hat Gott darauf eine Verheißung, mit der ich dann todsicher in die Gegenwart Gottes treten kann? Wir sind da zu oberflächlich an diesem Punkt. Viel zu oberflächlich in unseren Gebeten. Das ist sehr wichtig. Also ich stelle folgendes Bild. Sie haben Kopfschmerzen. Die Kopfschmerzen werden immer stärker. Zuerst halten Sie es einigermaßen aus, dann werden sie immer stärker. Was tun Sie? Sie gehen doch nicht an Ihren Arzneischrank und schlucken und trinken alles, was da drin ist. Von Baldrian-Tropfen über Spalttabletten bis hin zu Abführmittel oder sowas. Ja. Also sie greifen nicht einfach wild da rein und dann runter damit, sondern sie sind doch so klar im Denken, dass sie sagen, Kopfschmerzen, was gibt's? Spalttablette. Ne? Und dann, bitte, oder irgendwas, ne? Valium würde ich nicht gerade nehmen, Spalttablette, und dann gehen sie an den Schrank und nehmen genau die Tablette. Das meine ich mit verheißungsorientiert. Sie haben ein Problem. Jetzt nicht einfach so wild drauf losbeten, sondern gibt es da eine Tablette dafür? Gibt es da eine Verheißung, mit der ich in die Gegenwart Gottes treten kann? Ich nenne das, wie gesagt, verheißungsorientiertes Leben. Ich möchte Ihnen da ein Beispiel erzählen. Vor zwei Jahren hatte ich eine größere Evangelisation in der Schweiz, im 2000-Mann-Zelt der Schweizer Zeltmission, und die Crew dieser Zeltmission hatte mich eingeladen zu einem Frauenfrühstück, nicht um dort nur zu frühstücken, sondern einen Vortrag zu halten über das Thema die Bedeutung der christlichen Frau für Ehe und Familie. Schön, ne? Wenn ein Mann drüber spricht, ist immer toll. Es war ein Fehlgriff, aber ich habe versucht, aufgrund der Bibel darüber zu sprechen. Das war auch sehr nett, finde ich. Die Frauen haben mich alle angestrahlt, ich fühle mich sehr wohl. Am Ende kommt eine Frau auf mich zu, sehr gefrustet. Sie sagt, Herr Pastor, also ich komme nicht mehr zurecht. Ich bete seit 10 Jahren für meinen Mann. Und er ist immer noch nicht zum Glauben gekommen. Und wenn am Abend der Aufruf zur Entscheidung kommt für Christus nach vorne und ich sehe, wie die Menschen nach vorne kommen, dann kann ich mich nicht mehr freuen, sondern mache ich Gott Vorwürfe. Ich sage, lieber Gott, warum nicht mein Mann? Warum nicht mein Mann? Er kommt nicht mal mit in die Evangelisation. Und sie hat mich also fragend beinahe vorwurfsvoll angeschaut. Und habe mich überlegt, Verheißung, was sagst du der Frau? Und in dem Augenblick fiel mir eine sehr starke Verheißung über Gebet ein. Und zwar Matthäus 18. Wenn zwei unter euch eins werden, worum es auch sei, dass sie bitten, er soll ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Voraussetzung ist eins, Voraussetzung sind zwei, dass zwei eins werden. Oder drei, denn Jesus sagt gleich anschließend, denn wenn zwei oder drei Beter im Gebet zusammenkommen, dann bin ich lebendig und real und hautnah in ihrer Mitte. Deutung von Vogel. Also nur eine Ausweitung. Ne? Der Text steht in der Bibel. Ich habe diesen Bibeltext ihr gegeben und habe ihr gesagt, tun Sie das mal. Das heißt, suchen Sie sich zwei Beterinnen. Und dann treffen Sie sich jede Woche mindestens einmal, nicht zum Kaffee trinken, nicht zum Klatsch, sondern kommen Sie zusammen, knien Sie alle drei nieder und dann beten Sie 20 Minuten für Ihren Mann. Für nichts anderes, nur für Ihren Mann, machen Sie sich eins mit zwei weiteren Beterinnen. Und die Frau hat das getan, aufgrund einer Verheißung. Sie hat zwei Beterinnen gefunden, eine davon kenne ich gut, in der Schweiz. Und sie kamen zusammen, einmal, zweimal in der Woche. Die Evangelisation war im Mai, ein Brief kam im September. Diesen Brief habe ich jetzt nicht hier, ich zitiere ihn frei. Sie sagt, sie schreibt, lieber Bruder Vogel, ich möchte Ihnen zwei Dinge mitteilen. Erstens, ich habe eine wunderbare Erfahrung gemacht. Erstens, nach den ersten gemeinsamen Gebeten habe ich überhaupt erst glauben können, dass Gott erhört. Ich habe vorher einfach nur gebetet. Aber wenn wir jetzt von den Knien aufstanden, bin ich nach Hause und habe gedacht, vielleicht hat er sich schon bekehrt, mal gucken. Ja, verstehen Sie, das ist Glauben. Vielleicht hat er sich schon bekehrt, die ist mit einer unwahrscheinlichen Erwartung immer nach Hause gegangen. Und wenn es nicht der Fall war, dann wieder die nächste Gebetsgemeinschaft. Das war das Erste. Und dann schreibt sie ein zweites, 6. Juni, Mai war die Zeltevangelisation, sie schreibt, am 6. Juni geschah Folgendes. Mein Mann erwachte nachts um 2.30 Uhr, stand auf, brach in Tränen aus, kniete sich nieder und übereignete sein Leben Jesus Christus. Keiner hatte mit ihm gesprochen, er hatte nie eine Evangelisation besucht, nie. Es war ein göttliches Wunder. Er ist Oberstufenlehrer in der Nähe von Bern. Und sie schreibt, er hat inzwischen mit seinen Kollegen sprechen können. Ich staune, wie er meine Kinder jetzt unterweist im Glauben, wie er mit ihnen betet. Das ist also ein göttliches Wunder. Warum? Hier sind drei Frauen in die Gegenwart Gottes getreten, nicht mit Wünschen, sondern mit einer Verheißung. Mit Wünschen, die mit einer Verheißung zusammengebracht wurden. Und diese Verheißung haben sie Gott vorgehalten. Das ist das zweite, verheißungsorientiertes Leben, dass ich meine Bedürfnisse mit Verheißungen in Verbindung bringe. Das war das dritte. Ne? Das vierte, den Verheißungen der Bibel darf ich unbedingt vertrauen. Ich nenne das verheißungsorientierter Glaube. Der Apostel Paulus schreibt in diesem Bibeltext, den ich zitiert habe, darum sprechen wir auch durch Jesus das Amen. Ich zitiere noch einmal den ganzen Text. Der gesamte Text lautet, auf Jesus Christus ist das Ja gesprochen auf alle Verheißung. Und nun kommt unsere Reaktion. Darum sprechen wir auch das Amen, Gott zum Loben. Was heißt Amen? Sie wissen das. Amen heißt, so ist es. Amen heißt, ich bin davon hundertprozentig überzeugt. Amen heißt, okay. Also ich wünsche mir wirklich, in der Kirche würde mal jemand anstatt Amen ganz laut okay brüllen nach einem Gebet. Dann würden die Leute nämlich aufwachen. Dann würden sie wissen, was das Amen heißt, nicht so, jetzt ist das Gebet zu Ende. Das glauben ja manche, ja. Das hat er endlich ausgebetet davon, sondern Amen heißt, okay, ich glaube, das ist wahr, was da gesprochen wurde. Amen heißt super, Amen heißt spitze. Amen heißt, ich stelle mich total dahinter. Und nun sollen wir, und das ist Glauben, nun sollen wir aufgrund des Glaubens auf die Verheißungen ein Amen sprechen. Nicht daran herumkritisieren, sondern wenn wir eine Verheißung in der Bibel gefunden haben und wenn wir diese Verheißung jetzt auf ein Problem unseres Lebens legen, dann sollen wir zunächst einmal sagen, okay, Herr. Dann sollen wir zunächst mal sagen, oh, das ist spitze, ich hab's gefunden. Herr, das ist fantastisch, jetzt ist endlich eine Verheißung da. Jetzt kann ich damit in deine Gegenwart treten. Das ist verheißungsorientiert.